Ich habe mir die Ankündigung zu meiner Veranstaltung nochmal angeschaut, gestern und vorgestern. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Erwartungen, die sich an diesen Text knüpfen, erfüllen kann. Ich wollte mal was anderes machen als das sicher löbliche Vorhaben, sozusagen die Genese des Antisemitismus aus dem Kapitalverhältnis darzustellen, so wie ich das die letzten Jahre hier mehrmals gemacht habe. Von der Ankündigung des Vortrages her geht es ja, wie gesagt, darum, wie der Antisemitismus, der Nationalsozialismus, was ich ja einfach mal synonym verwende manchmal, wie sich diese Weltanschauung zum Kapitalismus, zur bürgerlichen Gesellschaft positioniert. Als Einstieg dazu in diese Thematik habe ich mir ausgewählt die Beschäftigung und die Kritik mit zwei verschiedenen Theoriesträngen, die sich sehr ähnlich sind, die eben eine Rationalität im Nationalsozialismus erblicken und vor allem in der Judenvernichtung. Und werde dann im zweiten Teil mehr darauf einzugehen, selber darzustellen, wie der Nationalsozialismus sich jetzt tatsächlich verhält. Die Zeit reicht einfach nicht. Also ich versuche, meine Vorträge kurz zu halten oder erträglich zu halten von der Länge her. Sprich, ich glaube, euch versprechen zu können, dass ich in 50 Minuten mit meinem Ding hier durch bin. Und dann können wir noch ein bisschen drüber reden. Alles Weitere, also manche Sachen werden nur thesenhaft bleiben, können wir gerne in der Diskussion drauf eingehen. Ich hoffe, ich werde das dann soweit reproduzieren können, also das noch reproduzieren können, was in den Vortragskorpus selber, in das Vortragskorpus selber nicht mehr reinpasst. Gut, fangen wir also an. Wenn man sich jetzt mit dem Nationalsozialismus und mehr noch, wenn man sich mit der Judenvernichtung beschäftigt, geht es ja immer um die Frage, wo kommt das her, wie konnte das passieren? Die Antwort auf diese Frage wird meistens oder wird ja eigentlich immer gesucht in dem Zusammenhang, der zwischen diesem nationalsozialistischen System und der Gesellschaft, in der er auftrat, besteht. Also diese Diskurse der Ableugnung irgendeines Zusammenhanges, auf die braucht man, glaube ich, gar nicht mehr einzugehen. Also vor allem die Sachen aus den 50er und 60er Jahren, wo man dann meinte, dass es ja quasi nur ein Betriebsunfall gewesen sei und dass der Nationalsozialismus und Auschwitz vollkommen fremd sei zur Zivilisation im Allgemeinen und zur deutschen Kulturnation im Besonderen. Ich glaube, das kann man endgültig ad acta legen, soweit ich es weiß. Und so haben sich ja inzwischen gesellschaftstheoretische oder eben auch gesellschaftskritische Erklärungsmuster durchgesetzt. Wir sind quasi diskurshegemonial geworden, zumindest hier in unseren Kreisen geht es ja immer darum. Und in diesen gesellschaftstheoretischen oder gesellschaftskritischen Erklärungsversuchen des Nationalsozialismus geht es also immer darum, dass man meint, im Nationalsozialismus oder im Vorgang der Judenvernichtung, im Prozess der Judenvernichtung etwas wiederzufinden, was man eben in der bürgerlichen Gesellschaft auch bereits vorfindet. Man findet dort nicht nur irgendetwas wieder, sondern eben ganz wesentliche Bestandteile dieser beiden Formationen. Man findet ganz zentrale Charakteristika in beiden Formationen wieder. Man findet also ein Prinzip wieder, das sowohl die bürgerliche Gesellschaft als auch den Nationalsozialismus in ihrem Innersten jeweils antreibt. Und wenn man diesen Zusammenhang, um das erstmal nur so grob zu umreißen, wenn man diesen Zusammenhang dann erstmal ausfindig gemacht hat, dann fällt natürlich von dem verbrecherischen Zustand des Nationalsozialismus auch ein sehr unschönes Licht auf den sogenannten Normalzustand. Denn beide Zustände sind ja jetzt nicht mehr radikal voneinander getrennt, wie es der Normalzustand gerne hätte und immer noch gerne behauptet. Wenn man diesen Zusammenhang hergestellt hat, führt vom normalen Zustand einen Weg zum verbrecherischen Zustand. Und dieser verbrecherische Zustand, so kann man dann sehen, gründet im Normalen und ist permanent und latent in diesem normalen Zustand anwesend. Achso, pardon. Jetzt kommt die Hoppala, Präsentation. Wunderbar. Gut, also der erste, was man ganz schnell abhaken kann, ist natürlich der Marxismus-Leninismus. Da braucht man nicht groß drauf einzugehen. Der ist ja allgemein eigentlich durch von einzelnen archaischen Organisationen abgesehen. Laut der Weltanschauung des Marxismus-Leninismus war ja der Nationalsozialismus bekannterweise eine Veranstaltung des Monopolkapitals und des Imperialismus. Der Nationalsozialismus war einfach nur die brutalste Form der dem Kapitalismus ohnehin eigenen Skrupellosigkeit, war halt eben dessen höchste Steigerung. Der Nationalsozialismus diente vor allem der Bekämpfung der sozialistischen Opposition, also der KPD oder USPD, je nachdem, wo man sich selber verortet in diesem Spektrum, und der Gewerkschaften. Und er diente natürlich dazu, die Ausbeutung der Arbeitskraft brutal bis zum Maximum zu erhöhen. Und in diesem Kontext wird dann auch die Shoah eingeordnet, also die Judenvernichtung. Der Terror gegen die Juden habe zur Einschüchterung auch anderer gesellschaftlicher Gruppen gedient, also eben vorzugsweise der eigenen Gruppen. Und in diesem Kontext wird dann auch die sogenannte Vernichtung durch Arbeit eingeordnet oder die Zwangsarbeit allgemein. Auch hier sei es nur um die ökonomische Vernutzung der Opfer gegangen, sowohl bei der Sklavenarbeit als auch bei der schlussendlichen Vernichtung, wo man dann bekannterweise noch deren Hab und Gut bis zum letzten Unterhemd ordentlich sortiert und ins Reich wieder zurückgeschickt hat und wo man dann das Zahngold aus den Gebissen rausgebrochen hat und die Haare abrasiert hat und so weiter und so fort. Kurz zusammengefasst, der Marxismus-Leninismus konstatiert also eine Rationalität des Nationalsozialismus und der Judenvernichtung. Er erklärt den Nationalsozialismus nach dieser ihm zugrunde liegenden Rationalität, und diese Rationalität bedeutet in diesem Falle eben im Wesentlichen ökonomischer Nutzen, den man aus dieser ganzen Sache ziehen konnte. Nun kann man das historisch, empirisch im Einzelnen widerlegen. Die Literatur dazu ist ja recht umfangreich, vor allem in den letzten 10 Jahren. Ich lasse das hier mal raus aus Zeit- und Platzgründen. Wer das noch ausgeführt haben möchte, kann danach gerne danach fragen. Nun gibt es einen anderen Diskurs, der sich, ja, man könnte auch sagen, der sich zeitlich an das Ende des Marxismus-Leninismus anfügt, aber nicht nur zeitlich, sondern auch gedanklich, so der inneren Logik nach. Ich habe diesen Diskurs mal, mir fiel kein besseres Wort ein, Diskurs der Moderne genannt, damit man weiß, was gemeint ist, wenn diese Formulierung im Folgenden mal auftaucht. Also dieser Diskurs der Moderne, wie ich das nenne, auch der konstatiert eine Rationalität der Judenvernichtung, aber eben nicht auf der ökonomischen Ebene. Also das Lernen aus der Geschichte hat er da schon mitgemacht, hat sich also von dieser Prämisse des Marxismus-Leninismus gelöst oder hat er nie angenommen, je nachdem, wo man herkam. Der Grundgedanke in diesem Diskurs der Moderne ist der, dass das wesentliche Leitgedanken der Moderne, der Aufklärung oder der Wissenschaftlichkeit, das wird da immer synonym gehandhabt, dass also die wesentlichen Leitgedanken der Moderne in sich eine Logik hätten, die zum Genozid, also zum Völkermord führte oder zumindest diesen Völkermord im Wesentlichen mitermöglichte. Und da diese Leitgedanken ja auch nach dem Nationalsozialismus weiter bestehen, ist damit natürlich auch weiterhin die Möglichkeit zu einer Wiederholung einer solchen Vernichtungsaktion gegeben. Diese Leitgedanken, diese Prinzipien, diese Kennzeichen von Moderne und Rationalität sind im Wesentlichen zum einen das Ideal oder die Orientierung an dem Ideal von Ordnung, von Kategorisierung, von Kategorisierbarkeit, dann das Ideal von Planung und von Machbarkeit und zum anderen eine allgemeine Geisteshaltung von Distanz, von Kühle und von Gleichgültigkeit. Also als Beispiel aus der Soziologie, ich habe ihn auch aufgeführt, das ist Sigmund Baumann, der seit 10 bis knapp 15 Jahren sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Oder als weiteres Beispiel hier aus dem deutschen Raum sind dann die Off-Road-Historiker Götz Ali und Susanne Heim zu nennen Offroad deswegen, weil sie ja im akademischen Betrieb nicht so richtig reingekommen sind, bei denen dann die Judenvernichtung als negative Bevölkerungsplanung aufgefasst wird. Sprich, Juden wurden halt nicht vernichtet, weil sie Juden waren und weil es auf die Juden ankam, sondern die Judenvernichtung war nur Bestandteil eines weit größeren Planes der umfassenden Bevölkerungsplanung vor allem für den osteuropäischen Raum. Und die Juden waren eben nur eine vernichtete Gruppe unter vielen, die noch vernichtet worden wären, wenn die Nazis eben hätten weitermachen können. Anklänge davon findet man schon bei Hannah Arendt, wo das auch auftaucht. Deswegen habe ich hier noch dazu geschrieben. Auch hierzu spare ich mir jetzt die weitere Ausführung, wie das bei denen im Detail aussieht und was man dagegen einwenden kann und muss. Auch hier gilt, wer dazu Näheres wissen möchte, möchte bitte in der Diskussion danach fragen, dann gehe ich darauf nochmal ein. Wir wollen erstmal ein bisschen vorankommen. Wir kommen zum nächsten Punkt in diesem Diskurs der Moderne, wie ich das genannt habe. Es ist nun so, dass Phänomene, die mit der Moderne entstanden sind und in denen diese Rationalität der Moderne besonders ausgeprägt scheint, dass die besondere Beachtung erfahren. Das sind nun zweierlei. Das ist zum einen die Fabrik und zum anderen die Bürokratie. An der Fabrik interessiert vor allem die moderne Organisation der Arbeit, wie sie dort vorgenommen wird, also die Arbeitsteilung und die Aufgabenteilung interessiert, also das sogenannte Tayloristische System, was dann eben auch Punkt B mit dem Fließband eingeführt wurde, wo also ein lückenloser Ablauf von vielen verschiedenen kleinschrittigen Arbeitsverrichtungen seriell aneinander gekoppelt wurde. Zum Dritten interessiert am Aspekt der Fabrik immer wieder, dass dort Massenproduktion herrscht, dass dort Massenproduktion herrscht und dass Dinge seriell hergestellt werden, also immer wieder gleich und in immer wieder den gleichen Vorgängen. Wieso das interessant ist, sehen wir gleich, wenn wir uns inhaltlich den Diskurs der Moderne weiter anschauen. Zum zweiten Punkt, die Bürokratie. Die Bürokratie ist deswegen hier von besonderem Interesse in diesem sogenannten Diskurs der Moderne. Aufgrund der Arbeitsweise der Bürokratie und aufgrund des Verhältnisses der Bürokratie zu ihrem Arbeitsgegenstand. Beides ist ja bekanntlich, Max Weber hat das ja alles schön rausgearbeitet, bestimmt von Distanz, von Sachlichkeit, von Kälte oder eben auch von Gleichgültigkeit. Die Vollzugsweise der Bürokratie ist eben gleichgültig und aus Gleichgültigkeit wird eben auch ganz schnell Gnadenlosigkeit. Ja, und diese Charakterisierungen dieser besonders prägnanten Phänomene, die mit der Moderne entstanden sind, diese Charakterisierungen tauchen dann in den Beschreibungen der Organisation und der Durchführung der Judenvernichtung in diesem Diskurs der Moderne immer wieder auf. Das ist eine kleine Werbeeinblendung. Das sind zwei Aufsätze, wo ich mich damit schon mal ausführlich auseinandergesetzt habe, anhand von zwei Beispielen. Den einen findet man auf unserer Homepage des Arbeitskreises Rote Ruhr und den anderen auch im Internet für umsonst bei der Prodomo. Gut, schauen wir uns das nächste an. Es geht also, es ist also so, dass in diesem sogenannten Diskurs der Moderne sich eine bestimmte Redeweise etabliert hat über den Zusammenhang von Moderne und Vernichtung. So habe ich das genannt, die Semantik von Moderne und Vernichtung. Da tauchen also diese verschiedenen Fixpunkte, die ich eben kurz genannt hatte, aus den Begriffsbereichen, aus den Assoziationsbereichen, Fabrik und Bürokratie tauchen hier wieder auf. Da haben wir also zum einen auf der einen Seite Bürokratie und Verwaltung. Die Judenvernichtung wird dann so beispielsweise von Hannah Arendt als Verwaltungsmassenmord bezeichnet. Raoul Hilberg, einer der großen Historiker des Holocaust, bezeichnet die beteiligten Bürokraten als Deportationsverwalter. Zur Bürokratie gehört natürlich die Haltung der Ordnung und der Gründlichkeit. Also auch Franz Stangl, das war einer der Lagerkommandanten von Treblinka, glaube ich, hat immer die besondere Gründlichkeit der Judenvernichtung hervorgehoben. Und immer wieder gerne geht man ja auf die bürokratische Genauigkeit der Deutschen, beispielsweise bei der Registrierung der Häftlinge und bei der und auf die bürokratische Genauigkeit noch bei der Führung der Todeslisten ein. Also dass die nicht einfach nur ermordet wurden, sondern dass darüber auch noch ordentlich Buch geführt wurde. Der zweite Komplex, wie wir schon gesehen haben, Industrie und Fabrik. Einer der Überlebenden von Auschwitz, Rudolf, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Wirba, V-R-B-A geschrieben, beschrieb es so in seinem Bericht. Die Deutschen betrieben in Auschwitz einen fabrikartig organisierten Riesenschlachthof und dies täglich, jahrelang, am laufenden Band wie in einem modernen Industrieunternehmen. An einer anderen Stelle spricht er von einer wahren Ausrottungsindustrie und auch nach Ansicht von Raoul Hilberg glichen die Operationen des Vernichtungszentrums bei näherer Untersuchung in mehrerer Hinsicht den komplexen Massenproduktionsmethoden einer modernen Fabrik. Nun, wie läuft Industrie und Fabrik? Sie läuft zum einen nach einer gewissen Mechanik ab. Mechanik, also Franz Stangl, um diesen Kommandanten von Treblinka wieder zu erwähnen, beschrieb den Ablauf als geregelt wie ein Uhrwerk. Hierzu gehört des Weiteren die Rede vom Band, also dass die Vernichtung wie am Fließband funktioniert habe. Rudolf Wirba nannte Auschwitz das erste Todesfließband der Welt. Laut Raoul Hilberg funktionierte die Vernichtung wie am Fließband. Oder er sprach auch von einer Abfertigung der noch Lebenden und dann später der Leichen wie im Fließbandverfahren. Zur Arbeitsweise der Fabrik, sowohl der Fabrik als auch der Bürokratie, gehört ja die strikte Arbeitsteilung. Paul Longerich, ein weiterer großer Historiker, also der eines der großen Standardwerke zum Holocaust geschrieben hat, beschrieb das so: Die verschiedenen Stationen dieses Mordprogramms, Meldung der potenziellen Opfer, Vorbegutachtung, endgültige Betrachtung, Verlegung, Tötung, Verwertung und Beseitigung der Leichen, bildeten zusammen einen lückenlosen, fließbandähnlichen Prozess zur massenhaften Auslöschung menschlichen Lebens. Durch die Auflösung des Mordprozesses in einzelne Schritte wurde ein System von angeblichen Sachzwängen geschaffen, das den einzelnen Beteiligten nur einen geringen Entscheidungsspielraum ließ und sie scheinbar weitgehend von individueller Verantwortung freistellte. Und so weiter und so fort. Und ich komme nachher noch darauf mal zurück. Dazu gehört natürlich eine gewisse Systematik, die sowohl in der Arbeitsweise der Bürokratie wie auch in der Fabrik liegt. Laut Raoul Hilberg, um den nochmal zu zitieren, war die Judenvernichtung also das Ergebnis umfangreicher Planungsarbeiten. Die Todeslager stellten einen verwickelten Mechanismus dar, an dem ein ganzes Heer von Spezialisten beteiligt war. Oder nach Aussage von Mannes Sperber, ich weiß nicht, ob er im Lager war, aber auf jeden Fall hätte er da reinkommen können, weil er zu der Zeit gelebt hat und Jude war. Er hat in seinem Werk Churban geschrieben, dass die Juden systematisch zu Tode gebracht worden sind. Besonders beeindruckend an der Arbeitsweise der Vernichtungslager Auschwitz, Sobibor, Belzec und so weiter, war hier immer die Effizienz. Laut Raoul Hilberg arbeiteten die Vernichtungszentren rasch und wirkungsvoll. Das sind jetzt einfach nur so einige Stellen, die ich hier aufgeführt habe, um diese Redeweise dieses Diskurses der Moderne, um die Redeweise, wie hier im Zusammenhang von Moderne und Vernichtung erstmal nur rein auf sprachlicher Ebene hergestellt wird, um das mal ein bisschen vor Augen zu führen. Die Sache dabei ist die, man kann die Judenvernichtung natürlich so beschreiben, man kann das in diese Metaphern oder Allegorien kleiden. Das Problem bei diesem Diskurs der Moderne ist dann nur, und das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte herausgestellt, dass Beschreibung und Erklärung hier ineinander übergehen. Das heißt, die beschreibende Metapher wird dann auch zur Erklärung der Judenvernichtung. Und so hat man dann das Ergebnis, dass man hier einen Diskurs hat, der sich verselbstständigt hat. Ich denke, man kann das am Beispiel von dem Raoul Hilberg ganz gut zeigen. Raoul Hilberg ist, soweit ich weiß oder soweit ich das beurteilen kann, die Person, die diese Redeweise von maschineller, fabrikartiger, industrieller Vernichtung der Juden maßgeblich angeschoben hat. Also er hat das, glaube ich, in die Welt gesetzt. Und aus dieser Sprache, die er maßgeblich mitinitiiert hat, aus dieser Redeweise über die Judenvernichtung, wurde dann im Laufe der Zeit eine Erklärung der Judenvernichtung, die seiner eigenen Intention zuwiderlief. Paul Hilberg sagt also in seinen Erinnerungen, der Vernichtungsprozess war ein bürokratischer Vorgang. Daraus wird bei anderen, also bei Hannah Arendt beispielsweise und bei Günther Anders und Ähnlichen, das habe ich in meinem Eichmann-Aufsatz rausgearbeitet, bei anderen wird aus dieser Aussage, das war ein bürokratischer Vorgang, dass diese sogenannten Verwaltungsmassenmörder und wie immer sie genannt wurden, dass sie von ihrer Arbeit eigentlich gar keine Ahnung gehabt hätten, dass sie damit gar nicht viel zu tun gehabt hätten und dass sie nur ganz gleichgültig halt ihren Job getan hätten, so wie das jeder spießerhafte Bürokrat halt so tut. Egal, ob er jetzt im Reichssicherheitshauptamt arbeitet, egal, ob er bei der Reichsbahn arbeitet oder im Postamt. So, Raul Hilberg sagt also auch, der Vernichtungsprozess war ein bürokratischer Vorgang. Bei Raul Hilberg ist es allerdings vollkommen anders gemeint. Das Zitat geht dann nämlich weiter. War ein bürokratischer Vorgang, der nur deshalb zum Erfolg führen konnte, weil alle möglichen Fachleute ihre Ideen und Kenntnisse dazu beigetragen hatten. Der nur deswegen zum Erfolg führen... dazu beigetragen hatten, dass Bürokraten zu Tätern wurden, vermöge ihrer Stellung und Kompetenz in genau der Entwicklungsphase, die ihr Eingreifen erforderlich gemacht hatte. Dass sie denkende Maschinen gewesen waren, eben nicht nur Maschinen, sondern eben denkende Maschinen gewesen waren. Und vor allem, dass sie verfügbar blieben, also weder ihren Dienst quittiert, noch Maßnahmen der Verwaltung behindert hatten. Was sie ja hätten tun können, da gibt es ja auch genug Beispiele und Untersuchungen für. Raul Hilberg, auch wenn er diesen Diskurs von Bürokratie und Maschinerie maßgeblich angeschoben hat, hat immer wieder ausdrücklich darauf auf die allumfassende Bereitschaft der Deutschen bei der Vernichtung mitzuwirken hingewiesen und hat immer wieder darauf hingewiesen und auch nachgewiesen, dass es keinen Bereich der deutschen Gesellschaft gab, der dort nicht daran beteiligt war, direkt oder indirekt, und der auch nicht davon gewusst hatte oder zumindest davon hätte wissen können, wenn es ihn denn interessiert hätte, diesen einzelnen Gerüchten nachzugehen. Gut, das ist also erstmal zu diesem Diskurs der Moderne. Nun schaut man sich davon mal die Nutzanwendung an. Und da bewegen wir uns natürlich... im linken Diskurs. Dieser Diskurs der Moderne ist nämlich auch sehr attraktiv für Marxisten. Das Wort Moderne kann man nämlich einfach mit dem Wort Kapitalismus übersetzen. Das ist das gleiche Bild wie eben, das nur um den Enzo Traverso ergänzt, um den es jetzt geht. Und umgekehrt, man kann halt auch einfach, wenn man früher vom Zusammenhang von Kapitalismus und Nationalsozialismus gesprochen hat, kann man jetzt eben auch genauso mühelos vom Zusammenhang von Moderne und Judenvernichtung sprechen. Da sind teilweise einfach nur die Wörter ausgetauscht worden. Und so ist dieser Diskurs eben sehr attraktiv für Marxisten. Außerdem kann man dann noch über die Semantik von Fabrik und Industrie, kann man eben noch diesen sehr beliebten Diskurs der entfremdeten Arbeit, also worunter grundsätzlich immer nur taylorisierte Arbeit verstanden wird, fortführen. Ja, wer ist Enzo Traverso? Ganz kurz, ein Schüler des großen Trotzkisten der Vierten Internationale, Ernest Mandel, der zur Judenvernichtung gar nichts Brauchbares geschrieben hat, sondern nur die üblichen Plattitüden des Marxismus-Leninismus, auch wenn er sich immer in Opposition zu dem sah. Enzo Traverso hat in den letzten paar Jahren sehr viel zu diesem Thema publiziert, sowohl beim Kölner Trotzkistenverlag Neuer ISP Verlag als auch beim Verlag der Hamburger, wie heißt das, Hamburger Institut für also bei deren Verlag, also Rensmar und Konsorten. Und je nachdem, wo er halt publiziert, ist dann das Vokabular entsprechend angepasst. Also wenn er bei Rensmar publiziert, ist es halt ein bisschen mehr modern und zivilisationskritisch. Und wenn er bei seiner politischen Heimat, bei den Trotzkisten, publiziert, geht es halt ein bisschen mehr gegen den Kapitalismus. Traverso ist ja, so eine Art ständiger Mitarbeiter oder assoziierter Mitarbeiter der Jofix-Initiative Berlin, veröffentlicht auch immer wieder mit denen, nur damit man den so ein bisschen einordnen kann. So, was sagt Traverso? Laut ihm, also zunächst einmal räumt er ein, dass die Judenvernichtung unvernünftig war. also dass sie nicht auf einen ökonomischen Nutzen zurückgeführt werden kann, dass sie ein reiner, dass die Vernichtung einen Selbstzweck in sich selbst hatte. Insofern bricht er also mit dem marxistisch-leninistischen Diskurs. Aber, so sagt er an einer Stelle, in Auschwitz machte sich eine verborgene Tendenz der westlichen Welt geltend, brach eine latente Hölle an die Oberfläche einer Kultur durch. Traverso macht das jetzt so, er untersucht immer diese sogenannte Moderne, also im Wesentlichen ja, von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, schaut sich da verschiedene gesellschaftliche, soziale, industrielle Entwicklungen an, betrachtet verschiedene Werke aus dem Bereich der Literatur, Kafka vor allem, und versucht anhand dieser Beschäftigung mit der Moderne herauszuarbeiten, wie das Leben in den Zugriff dieser Moderne gerät. Traverso arbeitet hier immer wieder mit Bildern von einem eingepferchten, eingesperrten Leben. Das Leben wird also vollkommen kontrolliert und überwacht, es wird verwaltet und vollkommen durchorganisiert. Und so habe dann in der Moderne, so schreibt er in seinem Kafka-Kapitel, habe das Leben in der Moderne die Gestalt einer infernalischen, verwalteten und mechanisierten Industriegesellschaft angenommen, in der alles menschliche Leben in eine riesige, unkontrollierbare Produktionsmaschinerie eingepfercht ist. Und diese Form der Beherrschung des Lebens, die erstmal unverdächtig auftritt, diese Form könne sich dann eben auch verselbstständigen und zur Bedrohung werden. Das ist dann dieser bekannte Weber-Marxismus-Diskurs, wo dann eben Formulierungen und Einsichten von Max Weber in das, das stahlharte Gehäuse der Hörigkeit, wo das halt eben mit Einsichten des Marxismus aus dem Bereich der Entfremdungstheorien zusammen abgemischt wird. Traverso handhabt hier ein gewisses semantisches Verfahren, also hat er so eine kleine semantische Strategie. Er sagt, er räumt immer wieder ein, dass diese Entwicklung, dass diese Zwangsläufigkeit von Moderne zu Auschwitz, dass es nicht unausweichlich sei, dass es nur eine Möglichkeit, die angelegt war, das sagt er immer wieder ausdrücklich, aber auf der anderen Weise schreibt und suggeriert er immer wieder das Gegenteil, und zwar explizit. Und so kann er dann immer sehr schöne Entwicklungslinien aufmachen, beispielsweise was das sogenannte serielle Töten angeht. Das fängt dann eben bei der Guillotine an, geht weiter über das, was Kafka in seiner kleinen Schrift mit dieser Tötungsmaschinerie, genau, in der Strafkolonie, was Kafka da beschrieben hat, also auch dieses unpersönliche Töten, wo eine Maschine sich quasi von selbst in Bewegung setzt, das Urteil auf den Rücken des Verurteilten tätowiert und dann schließlich dabei zu Tode bringt. Und so geht die Linie dann von der Guillotine über Kafka bis zu Auschwitz weiter, wo dann das serielle Töten seinen Höhepunkt erreicht habe. Genau das Gleiche, genau ebenso kann man eine Linie aufmachen bei der Kontrolle der Körper von den modernen Gefängnisanstalten, also man denke an die Analysen von Foucault bis hin zum Konzentrationslager. Und so kann man auch eine Linie ziehen bei der Zurichtung und bei der Technisierung der menschlichen Praxis. Da geht dann die gerade Entwicklungslinie von der Taylorisierung der Arbeit in der Fabrik zur systematischen Vernichtungsarbeit in den Konzentrationslagern. Bloß mit der geraden Linie habe ich jetzt ein bisschen zugespitzt. Traverso sagt es natürlich ein bisschen anders, nämlich so: Das System der Produktion und das der Menschenausrottung glichen einander in erstaunlichem Maße. Auschwitz funktionierte wie eine produktive Todesfabrik. Das heißt, wenn nicht an allen Stellen dieser notwendige und intime Zusammenhang behauptet wird, dann arbeitet man halt mit Suggestionen, ne? Glichen einander in erstaunlichem Maße. Und dann weiß man ja, ah ja, da kann man ja mal sehen. So, das heißt, Auschwitz war also bei Traverso stets der Kulminationspunkt von schon früher aufgetretenen Phänomenen. Und es führt eben, würde ich halt schon sagen, ein sehr gerader Weg von dem einen zum anderen. War aber eben nicht nur Kulminationspunkt von früheren Phänomenen, sondern ist, also Auschwitz ist eben als Phänomen auch nur Teil eines viel größeren, umfassenderen Phänomens. Laut ihm schreibe sich also Auschwitz, Zitat, in ein noch viel größeres von Gewalt ein. Die Modernität von Auschwitz besteht laut Traverso in diesen paar Punkten. Zum einen in der Perfektionierung der Technik durch die enorme Effizienz, mit der dort gearbeitet wurde, in Anführungszeichen. Perfektionierung der Tötung durch Effizienz, durch die Rationalisierung der Verfahren und durch die Rationalität der Mittel. Die Modernität besteht darin, dass die Vernichtungsarbeit dort organisiert gewesen sei wie in einer Fabrik. Bestehe darin, dass sie bürokratischen Charakter gehabt habe, dass also das Töten dort unemotional abgelaufen sei und dass es vor allem, und das ist dann eine der Stellen, auf die ich noch gerne besonders eingehen möchte, dass es ein sauberes Töten gewesen sei. Fangen wir mit dem letzten an. Wenn Traverso sagt, dass das Töten unemotional vonstatten gegangen sei, und wenn er sagt, es sei ein sauberes Töten gewesen, dann ist das historisch-empirisch einfach schlichtweg falsch. Also verschiedenste Leute, nicht nur Traverso, sondern Hannah Arendt, Wolfgang Port und andere, weisen immer wieder gerne darauf hin, auf den Befehl, der vom Reichsführer der SS, also von Himmler, ergangen ist, dass man nicht aus Lust töten dürfe und dass Quälereien verboten seien und dass man sich nicht bereichern dürfte, also dass diese emotionale, affektive Komponente vollkommen ausgeschaltet sein sollte. Diesen Befehl, diese Anweisung hat es ja tatsächlich gegeben. Aber es ist ganz egal, ob man sich nun Überlebendenberichte anschaut, sowohl die Opfer als auch die Täter beschreiben immer wieder massenhaft auftretende Quälerei und auch die entsprechende Lust daran. Und Franz Stangl ist da eben, dieser Kommandant von Treblinka, ist eben eine ganz gute Gewährsquelle da, der sagt einfach, ja, diesen Befehl hat es gegeben, aber es hat sich, wenn man sich nicht dran gehalten hat, gab es keine Konsequenzen und ohne die tägliche Schinderei hätte man das auch gar nicht machen können. Gut, das ist nur so ein Detail. Das mit dem sauberen Töten ist eine Sache, das ist zwar unappetitlich, aber es lohnt sich, darauf einzugehen, weil man hier sehen kann, wie solche Theoretiker, die sich in diesem Diskurs der Moderne bewegen, wie diese Theoretiker sich aufgrund von bestimmten theoretischen Vorannahmen ein Bild von der Judenvernichtung formen. Also die wissen von vornherein, wie es da ausgesehen hat, obwohl sie ja nur sich mal die Quellen anschauen müssen, um eines Besseren belehrt zu werden. Also Traverso schreibt, ich habe das Zitat jetzt leider doch nicht rausgeschrieben, es gab ein sauberes Töten in den Gaskammern, Blut konnte man nur in Ausnahmefällen finden. Nun braucht man sich ja nur die nun wirklich nicht schwer zugänglichen Berichte der Überlebenden des sogenannten Sonderkommandos anschauen. Also Sonderkommando waren in Auschwitz diejenigen Juden, die abgesondert wurden und die dann ausschließlich mit dem Vernichtungsprozess ihrer Mitleidenden befasst waren, also ausziehen, sortieren, in die Gaskammer treiben, aus der Gaskammer rausholen und zu den Verbrennungsanlagen bringen und dort dann verbrennen. Und wenn man sich deren Beschreibungen durchliest, dann weiß man einfach, dass es nicht stimmt. Es war halt eben keine Ausnahmeerscheinung, dass da Blut in den Gaskammern waren, sondern da gab es kein ruhiges, sauberes Sterben, wie Traverso das beschreibt, sondern das war jedes Mal voller Blut und voller diverser Körperausscheidungen. Man konnte immer sehr deutlich die Spuren des Todeskampfes sehen. Es wird dann beschrieben, wie die Leichen in verschiedenen Bergen lagen, weil sie sich immer noch zu den Luftlöchern hingedrängt haben und so weiter und so fort. Naja, diese unschönen Details soll man nicht weiter ausführen. Ich wollte das nur andeuten, um zu zeigen, wie sich tatsächlich bei Leuten wie Traverso aufgrund gewisser theoretischer Vorentscheidungen darüber, wie die Moderne und dementsprechend auch die Judenvernichtung beschaffen sei, wie für die von vornherein feststeht, wie die Judenvernichtung ausgesehen haben muss, damit es eben in dieses Weltbild hineinnivelliert werden kann. Des Weiteren wäre zu fragen, was an den Vernichtungslagern meines Erachtens zumindest so fürchterlich modern gewesen sein soll. Detlef Peukert, also jemand, der nun nicht Gefahr steht, als Marxist verleumdet zu werden, sondern meines Wissens ist er so ein sozialdemokratischer Historiker einfach nur gewesen inzwischen, glaube ich. Detlef Peukert beispielsweise hob immer gerne, Zitat, die naturwissenschaftlich-technische Konstruktion der Mordapparate selbst hervor. Aber was soll das heißen? Also besagt es irgendwas oder suggeriert es nicht einfach nur irgendwas? Natürlich waren diese Mordapparate, also Vergasungsanlage, Und Verbrennungsanlagen, natürlich waren sie naturwissenschaftlich technisch gebaut, sprich nach gewissen geometrischen Vorgaben und nach gewissen technischen und mechanischen Vorgaben, so wie jede Apparatur. Aber was soll daran verwunderlich sein? Was soll es heißen, wenn Traverso sagt, die Hölle der Gaskammern war eine wissenschaftliche, technische, moderne Hölle? Was soll das überhaupt bedeuten? Wenn man sich die Entwicklung der Vernichtungslager anschaut, also bei Christopher Browning kann man das jetzt ganz schön nachlesen, der hat sich ja diesen vom Prozess der Judenvernichtung die Jahre 39 bis 42 und diesen Prozess der Entscheidungsfindung vorgenommen. Wenn man sich anschaut, wie diese Vernichtungslager entstanden sind, dann sieht das eben nicht aus, wie man das aus dem Bereich der Populärkultur kennt, also aus diversen Comics oder so. Ich erinnere mich dann auch an die Darstellung eines Spawn-Comics, wo halt die Konzentrationslager aussehen wie hypermodern futuristische Hochsicherheitsknäste, sondern dass die Vernichtungslager waren eben aus dem Boden gestampfte, äußerst primitive Einrichtungen, die durchweg improvisiert werden mussten, wo immer das Problem bestand, überhaupt den nötigen Stacheldraht herzubekommen und so weiter und so fort. Und die Tötungsvorgänge in der Judenvernichtung waren eben auch vergleichsweise primitiv. Nicht erst Goldhagen, sondern auch Christopher Browning vorher schon, hat ja endlich mal in Erinnerung gerufen, dass von den insgesamt ermordeten ca. 6 Millionen Juden ja nicht alle sauber sozusagen im Gas umgekommen sind, sondern 25 bis ja, ein Viertel bis ein Drittel halt eben einfach erschossen wurden. Und wie wenig saubere Distanz man da zu seinen Opfern hatte, das kann man bei Browning in allen unappetitlichen Details dann nachlesen. Wie lief die andere Vernichtung ab? Zum einen mit Motorenabgasen. Wenn man sich diese sogenannten mobilen Tötungseinheiten anschaut, also diese Gaswagen, da gab es auch keine Distanz der unmittelbaren Täter zu ihren Opfern. Die waren nämlich nur durch die LKW-Wand davon getrennt, während die vergast wurden. Die Vergasung in Auschwitz fand mit einem Insektizid statt, das man ohnehin da hatte, um Läuse zu töten, also um Läuse in Häftlingskleidung zu lösen. Und die Tötungen in Belzec und Sobibor fanden meines Wissens nach mit dem Kohlenmonoxidgasen von ausgebauten LKW-Motoren statt. Also alles meines Erachtens eher Improvisierungen, die aus der Not heraus geboren wurden und nicht Ausführungen eines vorab gefassten, hochmodernen Masterplans, mit denen man sich dieser Aufgabe näherte. Nun, welchen Nutzen hat so eine Betrachtungsweise des Nationalsozialismus und der Judenvernichtung? Für Marxisten und für andere Linke hat es natürlich den Vorteil, dass wenn man nur noch über die Logik und über Tendenzen und Strukturen der Moderne spricht, dass dies den Vorteil für sich hat, dass man das Volk, also das potenziell revolutionäre Subjekt, sauber halten kann. Im Marxismus-Leninismus gibt es dann immerhin noch Eliten und extremistische Gruppierungen, die man verantwortlich machen kann. Im Diskurs der Moderne sind allerdings auch diese verschwunden. Da gibt es nur noch gleichgültige Automaten und Roboter, die allgemeine Tendenzen der Moderne vollziehen. Und so kann dann eben Enzo Traverso, Ausländer sind in Deutschland ja dafür da, die Drecksarbeit zu übernehmen, so kann Enzo Traverso dann eben auch solche Sätze schreiben, die hier gut ankommen, dass Auschwitz eben nicht nur eine deutsche Besonderheit war, sondern eine europäische Tragödie des 20. Jahrhunderts. Dieser Diskurs der Moderne kommt auch bei anderen Gruppierungen gut an. Das kann man sich ja ausrechnen, also bei Konservativen beispielsweise auch. Denn indem die Moderne verantwortlich gemacht wird, können Konservative ihr sowieso vorhandenes Ressentiment gegen die Moderne nochmal neu artikulieren. Des Weiteren können sie dann ihre geheime Begeisterung, die sie vielleicht trotzdem noch für den Nationalsozialismus hegen, in rein sachlichen Feststellungen über die sagenhafte Modernität des Nationalsozialismus artikulieren. Und natürlich können sie, genau wie die Linken auch, die deutschen Verbrechen in der Moderne aufgehen lassen und müssen nicht mehr von Deutschland reden. Für Linke hat dieser Diskurs des Weiteren den schönen, ja, man kann schon sagen, libidinösen Nutzen, dass es eine wunderbare Möglichkeit der Profilierung gibt, vor allem wenn man an dieser Vernichtung immer diesen bürokratischen Charakter betont. Und da man sich ja selber als antibürgerlich, als antispießig, als wild, bunt und wie auch immer präsentiert und versteht, dann ist man ja selber automatisch vom Faschismus vornherein ausgenommen und steht ihm oppositionell gegenüber, schon allein aufgrund seiner Lebensart. Wenn man mehr postmodern orientiert ist, bietet sich dieser Diskurs der Moderne ganz wunderbar an, um Aufklärung allgemein zu denunzieren, um jede Form von Rationalität zu delegitimieren, was man dann an so Aussagen von Enzo Traverso wie der sehen kann, wonach der westliche Rationalismus die Tendenz habe, Zitat, sich dialektisch in ein Dispositiv der Herrschaft und so dann in eine Quelle der Zerstörung des Menschen zu verwandeln. Und so bleibt dann laut Enzo Traverso, Zitat, Auschwitz eine unerbittliche Verdammung des Okzidents. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass es sich einfach nur um Tendenzen und Ähnliches der Moderne handelt, dann bedeutet dies natürlich auch, dass andere Länder genauso wie Deutschland sind. Dann bedeutet dies, dass die Judenvernichtung eigentlich überall hätte passieren können und dass es eigentlich nur ein Wunder ist, dass es nicht auch woanders schon vorher oder gleichzeitig oder schon längst passiert ist. Und bedeutet natürlich darüber hinaus, dass es heute immer wieder passieren kann. Und wo es dann, wie man immer so schön sagt, es heute schon wieder so weit ist, das wird dann ja von Vertretern der Linken seit 1968 stets gerne untersucht. Und wo es dann schon wieder so weit ist, das ist dann natürlich der faschistische Imperialismus der USA oder der alltägliche Faschismus im Konsumterror der USA oder wie auch immer das bezeichnet wurde. Und ganz wenig später natürlich bei den neuen Nazis, nämlich den Juden in Israel. Und so weiß dann natürlich auch Traverso, was bedeutet Adornos neuer kategorischer Imperativ, alle Verhältnisse so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederholen könne. Das bedeutet nie wieder Mölln, nie wieder Sarajevo, nie wieder Kigali. Aber es bedeutet auf keinen Fall, Adornos kategorischer Imperativ war kein Plädoyer für die israelische Atombombe. Weil mit der israelischen Atombombe droht ja auch ein neuer Holocaust. Und sowas Ähnliches, nämlich eben die Nakba an den Palästinensern, haben die Israeler ja schon längst begangen. Und in diese Richtung geht dann auch dieser Diskurs der Moderne bei Linken weiter, nicht nur bei Linken in Deutschland, sondern auch woanders. Also auch andere Linke, wie beispielsweise Hart und Negri in Empire, also diese Stichwortgeber der No Globals, die lassen dann Auschwitz gerne, wie sie das nennen, im tragischen Charakter der Moderne oder in der harten Wirklichkeit der modernen Negativität aufgehen. Also sie zählen dann auf die Gefechtsfelder des Patriotismus im Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Schlachtfelder bei Verdun, die Vernichtungslager der Nazis, die Auslöschung. Was macht der? Naja. Die Auslöschung Tausender innerhalb von Sekunden in Hiroshima und Nagasaki, das Teppichbombardement auf Vietnam und Kambodscha, die Massaker von Setif und Soweto, Sabra und Shatila. Ah ja, das ist schon das nächste Bild. Die Liste geht immer weiter. Nun, warum macht man sowas? Diese Gleichsetzung, zum einen hat es natürlich den Vorteil, dass man andere Konflikte gut dramatisieren kann, wenn man eben Auschwitz als Vergleichsmöglichkeit hat. Zum anderen Dienst natürlich hat es dann auch immer noch die strategische Richtungsmöglichkeit, Israel zu delegitimieren, wenn die Juden die Nazis von heute sind. Und das kann man eben dann auch beispielsweise darüber machen, indem man wie Traverso die Besetzung der Erinnerung und des allgemeinen Leids durch die Juden beklagt. So kritisiert er einen jüdischen Historiker dafür. Ja, man könne ja verstehen, dass dieser jüdische Historiker eben aufgrund seiner jüdischen Herkunft die Shoah für einmalig erklärt. Aber so wird dieser jüdische Historiker dann belehrt, er dürfe diesen Völkermord nicht zum einzigen in der Geschichte machen. Er kann, so zitiert er dann Eric Hobsbawm, sich nicht der Pflicht entziehen, universalistisch zu denken. Ganz und darüber hinaus laufe ja die Betonung der Einzigartigkeit von Auschwitz Gefahr, in ein altes eurozentristisches Vorurteil zu verfallen und dann natürlich die Vertreibung der Palästinenser zu übersehen. Ja, soweit dazu. Schauen wir uns nun den Folgenden an. Wie weit oder auf welche Art und Weise der Nationalsozialismus der Moderne oppositionell gegenüberstand. Positionell der Moderne gegenüberstand, aber dabei nicht einem zurück zu einem früheren Zustand anhing. Ich habe das versucht herauszuarbeiten, indem ich mich mit einigen Nationalsozialisten beschäftigt habe. Die habe ich da mal aufgelistet. damit man ungefähr weiß, worum es geht. Gottfried Feder kennen wahrscheinlich noch die meisten. Was heißt noch? Von früher noch? Nein, kennen vielleicht die meisten. Ja, die einzelnen Werke sieht man da ja, die kommen aus unterschiedlichsten Bereichen innerhalb der Bewegung, sind nachher alle nicht besonders hoch gekommen, aus verschiedenen Gründen, nicht weil sie sich nicht darum bemüht hätten, sondern Dietrich Klagges beispielsweise hat einfach das Pech gehabt, sich bei der Einbürgerung Hitlers und bei dem Versuch, ihm eine Ehrenprofessur zu verschaffen, sich so dumm anzustellen, dass es nicht geklappt hat und der Führer öffentlich typiert wurde und deswegen hat das nie weitergebracht. Das hat nichts damit zu tun, dass er zur sogenannten nationalsozialistischen Linken gezählt hat, sondern es kann ganz andere Gründe haben. Ja, ich gehe da nicht weiter darauf ein, das wäre jetzt zu lange zu erklären. Wer da mehr zu wissen will, kann das nachher machen. Also aus deren Schriften habe ich versucht, ein kohärentes, einheitliches Bild zu erzeugen, welchen Blick sie auf die Moderne haben, welche Krisenlösungsstrategien sie vortragen, sowas in der Art. Der Nationalsozialismus opponierte also der Moderne, den sogenannten Ideen von 1789, also der Aufklärung und der bürgerlichen Revolution, galt der ganze Hass. Denn diese Ideen von 1789 setzten das Individuum frei und stellten das Individuum erst in den Vordergrund. Und dieser Ich-Zentriertheit der bürgerlichen Welt gemäß wurde dann auch die Gesellschaft verfasst. Zum einen wurde über den Liberalismus eine Ich-Sucht in der Wirtschaft installiert, die das persönliche Streben nach Profit über alles stellte und dann auch sogar moralisch unter Berufung auf das Allgemeinwohl, wie bei Adam Smith und Mondeville, noch moralisch zu rechtfertigen versuchte. Des Weiteren setzte die bürgerliche Gesellschaft das verhasste und den Germanen grundsätzlich fremde, rationale römische Recht ein, welches alles verkäuflich macht und das Eigentum vom Gedanken des Gemeinwohles trennt. Zum Dritten gelten Staat und Volk hier nur noch als Gesellschaft, also nicht mehr als echte Gemeinschaft, das heißt lediglich als eine zufällige Anhäufung von Individuen fern von den Banden von Rasse und Blut. Viertens wurde dann die Demokratie eingeführt, also der Parlamentarismus installiert, wo sich dann fortan die Schwachen und die Verführer durchsetzen konnten, um das Volk auszunutzen und zu betrügen. Diese Einrichtung der bürgerlichen Gesellschaft ist also die eine Schuld des Liberalismus. Die andere Schuld des Liberalismus besteht darin, dass er den Sozialismus hervorgebracht hat. Der Sozialismus baut auf denselben Grundlagen auf wie sein Gegner, der Liberalismus. Er formuliere den Ich-Standpunkt des Bürgertums nur eben aus einer anderen Sicht, nämlich eben aus der ökonomisch Benachteiligten, also der arbeitenden Masse, des Proletariats. Und der Sozialismus zersetzt an den weiteren noch die Lebensgrundlagen der gesunden Volkswirtschaft, die das Bürgertum wenigstens nur missbraucht. Der Sozialismus will das Privateigentum abschaffen, also den Lebensquell schöpferischer Tätigkeit, laut nationalsozialistischer Weltanschauung. Und nicht nur hierüber, sondern auch in Gestalt des wagenden Unternehmers den schaffenden Menschen niederzwingen. Gegen diese Egoismen von Liberalismus und Sozialismus, die das Volk zu zerreißen drohen, setzt der Nationalsozialismus dann das Gemeinwohl. Das Gemeinwohl oder der Gemeinnutz ist nur einer der zentralen Begriffe der nationalsozialistischen Ideologie. Und so verkündet dann Punkt 24 des NSDAP-Parteiprogramms, fettgedruckt und ausgestellt, extra die Losung Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Und Punkt 18 dieses Programms fordert den rücksichtslosen Kampf gegen diejenigen, die durch ihre Tätigkeit das Gemeininteresse schädigen. Die nähere Bestimmung davon bleibt dann allerdings verschwommen. Das wurde nie weiter ausgeführt, das hatten sie aber auch nicht nötig. Da waren sie ja auch gegen, ein festes Programm zu haben. Gemeinwohl, so meine These würde ich hier sagen, bezeichnet einen klassentranszendierenden Standpunkt jenseits der standesdünkelhaften Interessen von Arbeit und Kapital. Das heißt, der autoritäre Staat tritt als Wahrnehmer und als Durchsetzer dieser übergeordneten Interessenperspektive auf. Der traditionelle Marxismus sah ja bekanntlich im Nationalsozialismus immer nur eine vom Großkapital angeleierte atavistische Mummenschanzpolitik gegen die Arbeiterklasse, also gegen die Durchsetzung von höheren Löhnen und von mehr Mitbestimmung in den Betrieben und in der Gesellschaft überhaupt und stattdessen für eine Erhöhung der absoluten und der relativen Mehrwertproduktion. Und dies zu erreichen, habe sich dann der nationalsozialistische Staat besser wäre es ja zu sagen, die nationalsozialistische Bewegung, habe er sich eben zum einen ideologischer Mittel, eben durch den Gedanken der Volksgemeinschaft und der arischen Rasse und zum anderen der nackten Gewalt, also SA und SS, bedient. Richtig daran ist, dass im Nationalsozialismus nicht bloß die relative, sondern auch die absolute Mehrwertabpressung forciert wurde. Aber ebenso richtig ist eben auch, dass diese Gewinnerhöhung für die Unternehmer eine Kehrseite hatte, dass diese Unternehmer nämlich schlichtweg weitestgehend bevormundet und im wirtschaftlichen Prozess entmündigt wurden, dass also die sogenannte freie Wirtschaft noch unfreier gemacht wurde, als sie ohnehin immer schon war. Der Nationalsozialismus macht es sich zur Aufgabe, Arbeiter und Unternehmer zusammenzuführen. Es gilt, so Hans Reubke, die Arbeiterschaft zu einer positiven Mitarbeit an einer nationalen Wirtschaftsgestaltung zu gewinnen. Der Arbeiter müsse sich als aktiver Mitarbeiter der wirtschaftlichen Unternehmung begreifen. Er müsse verstehen, dass er, Zitat, nur in der Blüte der nationalen Wirtschaft sein Glück finden kann. Genauso aber muss auf der anderen Seite, so Feder, der richtige Unternehmer Empfinden und Verständnis für die sozialen Fragen haben. Der Nationalsozialismus wusste schon vor Krisis und den Streifzügen, dass der Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital kein systemsprengender ist. Er wusste, dass Arbeit und Kapital zusammengehören, wenn Arbeit und Kapital erstmal existieren, und zwar unter der Aufsicht des autoritären Staates. Denn in der Tat ist es ja richtig, dass sowohl der Arbeiter wie der Unternehmer nur in, wie Reubke das nannte, in der Blüte der nationalen Wirtschaft sein Glück finden kann. In der Tat ist der Einzelne als Arbeiter, respektive als Unternehmer, auf das Wohlergehen der volkswirtschaftlichen Gesamtheit angewiesen. Das objektive Interesse eines Individuums als Arbeiter ist die Realisierung eines bestmöglichen Verkaufs seiner Arbeitskraft, und das eines Individuums als Unternehmer ist das Interesse an der bestmöglichen Verwertung seines Kapitals, wobei beide, Arbeiter und Unternehmer, trotz und wegen ihres wechselseitig ruinösen Verhältnisses, aufeinander sowie auf den Staat als Mittler und als Moderator angewiesen sind. Wenn der Nationalsozialismus also auch den Unternehmer zu einer Kooperation um des Gesamtwohles willen bewegen will, dann spricht er damit die Wahrheit aus, dass Arbeiter und Unternehmer dem kapitalistischen Gesamtprozess unterworfen sind. Beide haben die, wie Ulrich Enderwitz es mal schön nannte, beide haben die Wertbildungsrücksichtsperspektive zu wahren. Im Rahmen der Interessenartikulation als Arbeiter und als Unternehmer ist ihre Verpflichtung auf ein Gemeinwohl im eigenen und beiderseitigen Interesse zwingend. Denn das Gemeinwohl ist das, was sich über Arbeiter wie Unternehmer hinwegsetzt und was eben keine Phrase ist, um die von sozialer Ungleichheit Betroffenen bei der Stange zu halten. Der Staat tritt als Sachwalter dieses Gemeinwohls auf, das heißt als Garant des Fortbestandes kapitalistischer Reproduktion. Und nur insofern dient der Nationalsozialismus dem Kapital, wohlgemerkt dem Kapital und nicht einzelnen Kapitalfraktionen. Mitnichten also ist, wie Wolfgang Fritz Haug das meint, der Standpunkt Hitlers eindeutig ein Klassenstandpunkt, sondern um das Kapitalverhältnis vertreten zu können, muss der nationalsozialistische Staat sich über Kapital und Arbeit stellen. Der Liberalismus, so ist dann auch immer der Vorwurf dieser Herren, der Liberalismus erwies sich als unfähig, das zu verwalten, was er als seinen ureigensten Gegenstand reklamierte. Der Nationalsozialismus will die Sache des Liberalismus gegen den Liberalismus besser machen. Und nur insofern hat er dann auch Affinität zum Liberalismus, ansonsten steht er ihm gegenüber. Die Sucht, den Liberalismus bis in den entlegensten Winkel hinein zu hetzen und zu jagen, so schrieb Siegfried Krakauer über den Kreis um die national-revolutionär-konservative Zeitschrift Die Tat in den 30er Jahren, also Anfang der 30er Jahre, diese Sucht also, den Liberalismus zu hetzen, lässt nun unstreitig darauf schließen, dass er, psychoanalytisch gesprochen, so etwas wie eine Verdrängungserscheinung ist. Man verfolgt ihn mit Hass, weil man ihn in sich hat. Im objektiven Interesse der kapitalistischen Gesamtreproduktion also behält der Nationalsozialismus sich die Möglichkeit der Enteignung und der Bevormundung von Arbeit und Kapital vor, weil beide sich in ausschließlicher Verfolgung ihrer bonierten, unmittelbaren Interessen ihr eigenes Grab schaufeln würden. Sie würden beide den sozialen Prozess untergraben, der sie beide als solche überhaupt erst konstituiert. Wenn Herbert Marcuse sagt, der Nationalsozialismus betreibe die Aufhebung der Klassengesellschaft auf dem Boden der Klassengesellschaft, dann ist damit meines Erachtens genau dies gemeint. Der Nationalsozialismus hat nämlich erkannt, dass der Klassenstandpunkt nur dann beibehalten werden kann, und darum geht es dem Marxismus ja auch, wenn der Klassenstandpunkt zurückgenommen wird. In der Debatte um die Verwandtschaft oder um die Gleichheit von Nazi- und No-Globals-Weltanschauung in den letzten Monaten wurde dann ja gegen die Kritiker der Linken, beispielsweise im AK, zu Recht immer daran erinnert, dass die NSDAP in ihrem Programm von 1923 die Institution Privateigentum nicht zur Disposition stellte. Das ist auch richtig. Punkt 17 des Programms forderte die Schaffung eines Gesetzes zur unentgeltlichen Enteignung von Boden für gemeinnützige Zwecke. Weil es hier so schien, als sei die Institution Privateigentum in Frage gestellt, wurde dann 5 Jahre später noch eine Erklärung Hitlers nachgeschoben, in der dann eindeutig und unabänderlich festgelegt wird, dass die NSDAP auf dem Boden des Privateigentums steht und dass die Spitze der Enteignungsmöglichkeit nur gegen die jüdischen Grundspekulationsgesellschaften gerichtet sei. Denn das Privateigentum gilt im Nationalsozialismus als ontologisch-anthropologisch verwurzelt. Die Anerkennung des Privateigentums ist, so Gottfried Feder, zutiefst verankert im arischen Wesen, da es notwendig für den schaffenden Geist ist. Die Bindung an die sogenannte schöpferische Persönlichkeit soll dann nur die asoziale Verwendung, die antisoziale Verwendung des Privateigentums verhindern. Das Privateigentum soll dem Volk gegenüber verantwortlich genutzt und somit dann einer sogenannten Versittlichung unterzogen werden. Das Kapitalverhältnis ist hier also, wie man sieht, nicht mehr bloß transzendental, also a priorische Bedingung der Möglichkeit von Vergesellschaftung, sondern Staat und Kapital und der von ihnen angetriebene Wertbildungs- und Wertrealisierungsprozess sind in dieser Weltanschauung zum Existenzial der Individuen verhärtet. Sie sind nämlich im Sein der Menschen ebenso wie im Sein der Natur wesenhaft verwurzelt. Und so kann man dann beobachten, wie diese Herren in einer Art neophysiokratischen Werttheorie, könnte man das nennen, wie hier Wert als Naturding aufgefasst wird, also als innere, der dann wie als innere Energie, messbar in Kilojoule, die Substanz aller Stoffe durchwabere. Der Wert also sei eine Natursubstanz, die, wenn sie dann einmal durch menschliche Produktgestaltung amortisiert wurde, welche dann der Konsumentenpflicht anheimgestellt wird. Herbert Marcuse hat in seinen für den US-Geheimdienst angefertigten sogenannten Feindanalysen über die deutsche Mentalität im Nationalsozialismus die merkwürdige Beobachtung gemacht, dass im Nationalsozialismus alle Motive des persönlichen Lebens immer schon politischer Natur seien, dass gesellschaftliche und private Existenz, Arbeit und Freizeit unmittelbare politische Natur haben. Wie also erst in der deutschen Linken ab 1968 in den Gestalten des sogenannten kritischen Konsumenten, der jeden Konsumakt und jede individuelle Tat auf die Bedeutung für sein privates Wohlergehen und das der Menschheit hin befragt, so sieht sich auch der Konsument des Nationalsozialismus vom Gemeinwohl in die Pflicht genommen. Er muss zusammen mit den Abteilungen Produktion und Distribution in der, wie Dietrich Klagges das nennt, Wertgewinnungsgemeinschaft, Zitat, die allgemeine abstrakte Möglichkeit der Krise, wie Marx das nannte, die in dem Auseinander von Produktion und Konsumtion gegeben ist. Er muss diese Krise abwenden, die dann im Stocken der Wertrealisierung und Wertproduktion auftreten könnte. Produzent und Konsument müssen nämlich erkennen, so Klagges, dass sie keineswegs nur entgegengesetzte Interessen haben, dass sie vielmehr vollständig aufeinander angewiesen sind, weil sie eine unlösliche organische Gemeinschaft bilden, die erst durch ihr Zusammenwirken imstande ist, wirtschaftliche Werte zu gewinnen. Die Arbeit in der Volksgemeinschaft also dient sowohl in der Produktion wie in der Konsumtion, dient dem Gemeinwohl und dient dem Existenzialwert. Ich befürchte, ich komme mit meinen versprochenen 50 Minuten nicht hin. Ne? Das ist natürlich peinlich, aber ich fasse mich kurz. Wir kommen auch zum Schluss. Hitler, der, wie Adorno sagte, wie kein anderer Bürger das Unwahre im Liberalismus durchschaute. Hitler und Konsorten machen der bürgerlichen Gesellschaft in der Tat die Rechnung auf, behalten aber die gesellschaftlichen Konstituenzien dieser Gesellschaft bei. Den Theoretikern des Liberalismus galt ja bekanntlich die bürgerliche Welt als der Ausdruck und als die geschichtlich zielstrebige Vollendung von Vernünftigkeit. Auf dem Scheitelpunkt dieser bürgerlichen Gesellschaft wurde dann der Status quo kritisiert, also Marx, und dort wurde dann die Vernunft als Unvernunft aufgezeigt. Dieser Unwahrheit, dieser inneren Unwahrheit der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber, aber wurde immer noch der Anspruch festgehalten, die unverwirklichte Vernunft einzulösen. Der Nationalsozialismus erkennt zwar die Unwahrheit der bürgerlichen Gesellschaft, macht aber Schluss mit dem Vorhaben, die unverwirklichte Vernunft einzulösen, und setzt den Punkt, so Marcuse, wo die illusionierende Funktion der Ideologie in eine desillusionierende umschlägt. An die Stelle der Verklärung und Verdeckung tritt die offene Brutalität. Die nationalsozialistische Weltanschauung kritisiert die Welt, wie sie ist, weil sie nicht so ist, wie sie eigentlich sei. Wohlgemerkt nicht, wie sie sein sollte. Hatte also das Bürgerliche selbstverständlich immer noch Probleme mit dem Auseinanderklaffen von Sein und Sollen, von Anspruch und Wirklichkeit und so weiter und so fort. So betreibt der Nationalsozialismus demgegenüber einen konsequenten Abbau dieses Scheins, um Zustimmung der Massen aus dem drohenden Antlitz zu ziehen, mit dem die Subjekte sich dann bereitwillig identifizieren. Der Nationalsozialismus tilgt den realen Schein der bürgerlichen Gesellschaft und verwirklicht die Gleichheit, die versprochene Gleichheit, als Realisierung der repressiven Ungleichheit. Die Horde, so Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung, die Horde ist kein Rückfall in die alte Barbarei, sondern der Triumph der repressiven Egalität, die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. Nationalsozialismus also zieht die Konsequenz und bevorzugt unmittelbaren Zwang anstelle vermittelter, abstrakter bürgerlicher Verhältnisse. Daher dann auch die Vorliebe für Ständemodelle im Nationalsozialismus, daher das scheinbar paradoxe Schwärmen der Freikorpsmitglieder für den sogenannten Schützengrabensozialismus. Denn hier fand sich die, wie Adorno das nannte, die Egalität des Bedrohtseins. Äußerste Ungerechtigkeit wird zum Trugbild der Gerechtigkeit. Die Entqualifizierung der Menschen wird zudem ihrer Gleichheit. Mit dem Konzept der Volksgemeinschaft werden einfach nur Banalitäten ontologisiert, nämlich eben, dass die Reproduktion der Einzelnen gewöhnlich in gesellschaftlicher Form stattfindet, dass sie ihre Individualität von der Gemeinschaft oder Gesellschaft haben, in die sie zwangsweise hineingeboren sind und in der sie sich aus welchen Gründen auch immer bewegen und am Leben erhalten müssen. Aus diesen banalen Tatsachen aber dreht der Nationalsozialismus seinen schicksalsverbundenen Subjekten den Strick, dass sie ohne Erfolg nichts sind. Damit spricht er die Wahrheit aus, dass der Einzelne auf Gedeih und Verderb dem Kollektiv ausgeliefert ist, dem er nun mal angehört, ohne dafür was zu können. Er spricht die Wahrheit aus, dass der Einzelne vollkommen bedeutungslos ist für den Fortgang und Fortbestand des unwahren Ganzen, oder wie Adorno das nannte, die radikale Ersetzbarkeit des Einzelnen. Die nationalsozialistische Weltanschauung also übersetzt den historischen Stand der Subsumption der Einzelnen unter die Gesellschaft in eine adäquate Ideologie. Der Einzelne sei eingebunden in eine natürliche Ordnung, in eine unumgängliche Seinsverbundenheit und geht dementsprechend am Gängelband seiner folglichen Vorbestimmtheit. Die Wahrheit also über das Negative, über das Schlimme und Schreckliche, das hier in dem Konzept von Blut und Boden und von Volksgemeinschaft ausgeplaudert wird. Diese Wahrheit also gerät den Menschen zum unentrinnbaren Schicksal, dem sie sich auch noch freudig unterzuordnen haben. Dass der Mensch eben nicht das Maß aller Dinge ist, dass das Individuum weder maßlos ist noch überhaupt ist, dass die Ich-Zentriertheit des Liberalismus die verzweifelte Ideologie eines Bürgertums ist, dass sich durch den ökonomischen Prozess, den es selber angestoßen hat, Stück für Stück entmachtet wird. All dies wird vom Nationalsozialismus und auch von anderen Kulturkritikern absichtsvoll übersehen. Der Schein, nämlich das Individuum, eben wird abgestoßen und das Individuum wird dann der grauenvollen Wahrheit des gesellschaftlichen Grundes ausgeliefert, für den die Individuen ihre Haut, wie Marx das nannte, in die Gerberei der Produktion und die Waren zum Markte tragen müssen. Dass Freiheit weithin Ideologie blieb, so Adorno in der negativen Dialektik, dass die Menschen ohnmächtig sind vorm System und nicht vermögen, aus ihrer Vernunft ihr Leben und das des Ganzen zu bestimmen. Ja, dass sie nicht mehr einmal den Gedanken daran denken können, ohne zusätzlich zu leiden. All das band ihre Auflehnung in die verkehrte Gestalt. Lieber wollen sie hämisch das Schlechtere, denn den Schein eines Besseren. Diese Ontologisierung des Status quo, so muss man hier noch festhalten, ist hierbei nicht nur gegen andere gerichtet, also beispielsweise gegen die Juden, um sie als Rasse, die man beseitigen oder vernichten muss, bestimmen und unterdrücken zu können, sondern diese Ontologisierung des Bestehenden, dient nicht nur der Beherrschung und der Vernichtung von anderen Gruppen, die man beseitigen will, sondern das richtet sich genauso gegen diejenigen, die diese Ideologie anstoßen. Das ist ein Aspekt, der immer vergessen wird, deswegen will ich auf den nochmal zum Abschluss hinweisen. Denn nicht nur ermächtigt man sich selber damit, indem man solche eine Ideologie verficht, sondern man schreibt ja auch noch die eigene Machtlosigkeit fest. Man legt sich selber dieses Seinsgesetz auf und man entmächtigt sich dadurch Schritt um Schritt. Man schlägt sich also selber mit dem, was einem ohnehin zusteht, um den Zwang, dem man unterworfen ist, dann noch zur eigenen Wahl umzudeuten. Diese Identifikation mit dem eigenen Schicksal ist für den autoritären Charakter, für das schwache Ich unerlässlich, denn der Gedanke daran, dass es anders sein könnte als jetzt, wie es ist, der Gedanke daran, dass all die Opfer, die man tagtäglich bringen muss, umsonst sind, der ist für solch ein schwaches Ich unerträglich und bewirkte bei ihm eine schwere Identitätsstörung, die er gar nicht aushalten könnte. Ja, ich breche ab. Vielen Dank.